Du tust nur das, was du tun willst, und du hältst mich für naiv. Doch bring ich ihr Beweise, dann erkennt sie dein Motiv. Sie sagt, ich übertreibe, durch jede Seifenblase platzt. Ich werde zeigen, was ihr anstellt, und dann müsst ihr das lassen, was ihr macht. Nein, diesmal kommt ihr nicht davon. Merkt ihr, was ich euch sagte, meine Zeit, sie bricht jetzt an. Ich krieg ein, ja, ich krieg ein. Und wenn ich's tu, dann seid ihr echt fändig. Diesmal kommt ihr wirklich nicht davon. Und ihr solltet mir glauben, wenn ich sage, dass ich siege. Diesmal muss es sein. Ich krieg euch. Ja, ich bin es, geschieht euch recht.